Dialog 5. Mistwetter. Und ich muss unbedingt heute noch nach Stuttgart fahren. Da stecke ich auf der Autobahn bestimmt wieder stundenlang im Stau. Nach Stuttgart? Bei dem Wetter? Man sieht ja die Hand vor Augen nicht. Das ist doch viel zu gefährlich mit dem Auto. Aber ich muss heute fahren, sonst platzt das Geschäft. Dann fahr doch mit dem Zug. Das ist sowieso bequemer.